Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still got page 2, not in the complete defense. Brilliant stuff! Oh, it's gone in for the goal of the season! Hallo liebe Freunde des Wölferadios, Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur letzten Wölferadio-Ausgabe in diesem Jahr. Ja, ich weiß, nächste Woche ist noch englische Woche, aber ich bin nicht da und deswegen kann ich leider nicht. Und nichtsdestotrotz wird es heute trotzdem cool. Ich habe mir nämlich meinen Wölferadio Arena Live Co-Kommentator André Vogt eingeladen. Mit ihm lassen wir auch mal so ein bisschen die ganze Saison, das ganze Jahr und auch natürlich die Form des VfL Wolfsburg Revue passieren lassen. Königstransfer. Ginzek versucht jetzt mit Gerhard im Zusammenspiel über die rechte Seite zu kommen. Und Ginzek setzt sich durch. Kann er den Ball reinbringen? Ja, die Flagge kommt rein. Und Tor! Tor! Tor! Tor für Wolfsburg! Ermin Bikacic. Ein Eigentor. Ein Eigentor von der Nummer 4 von Hoffenheim. Aber mir soll es Furz-Schnurz-Piep egal sein, nachdem jetzt endlich mal eine Flanke, ja nicht den Mitspieler findet, aber zumindest den Gegenspieler, der den Ball ins eigene Tor köpft. Daniel Ginzek kriegt den Assist auf alle Fälle gut geschrieben. Ja, Bikacic ärgert sich da. Es war eine gefährliche Flanke, keine Frage, aber Bikacic, also im Stil eines Mittelstürmers, mit einem Flugkopfball lässt er dann seinem eigenen Keeper Oliver Baumann gar keine Chance. Ja, keine Chance hatten wir ja nicht gegen Hoffenheim, sondern durchaus einige, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Und damit nochmal herzlich willkommen hier im Wölferadio. Und auch willkommen meinem Kompagnon hier heute, mit dem wir durch die Sendung führen werden beim Wölferadio. Letzte Sendung dieses Jahr, beziehungsweise wenn noch groß irgendwas passiert, dann mache ich vielleicht nochmal eine Sondersendung. Aber bis dahin machen wir es erstmal hier heute zu, das Fensterchen. Und da begrüße ich meinen Kollegen André Vogt. Grüß dich, André. Ja, guten Abend, Lars. Ja, schön, dass du wieder da bist. Bei mir im heimischen Arbeitszimmer, gerade noch mitten im Umzug begriffen, deswegen halt es immer noch so ein bisschen. Kannst du ja vielleicht mal die Tür zumachen, damit das... Meinst du das nicht? Damit, weiß ich nicht. Dann haben wir vielleicht noch ein bisschen geschlossenes System hier, was das angeht. Ja, 2-2 Hoffenheim. Wir haben es ja kommentiert, haben wir ja gerade gehört, Wölferadio Arena live am Samstag. Für dich, ja, ein besonderes Spiel, ein normales Spiel mit einem vernünftigen Resultat hinten raus, zwei Punkte verloren oder einen gar gewonnen. Wie würdest du es beschreiben? Ich glaube, ja, Gott sei Dank, ein relativ normales Spiel für den VfL, auch wenn es natürlich über das Jahr gesehen kein normales Spiel war. Das war jetzt ein Team wie Hoffenheim zu Hause dann, ja, so fordern und dann auch den Punkt mitnehmen. Es war, glaube ich, ganz ähnlich wie das Spiel gegen Frankfurt, oder? Wo wir auch eine Halbzeit die Dinger gemacht haben und dann am Ende gucken mussten, dass wir was mitnehmen. Und da sieht man auch vielleicht so ein bisschen noch, dass man noch keine Spitzenmannschaft ist, aber einfach auf einem geilen Weg ist und dass die Truppe einfach Vollgas gibt. Von daher glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir 2 Punkte verloren haben. Ich glaube, alles in allem war das schon sehr gerecht, glaube ich. Ja, es war ja auch so, die Stimmung hinterher dann auch in der Mixzone und so weiter und so fort. Das war schon recht gelöst, auch hinterher dann, ich habe mit ganz vielen Beteiligten gesprochen, vom Nordkurvensaal bis, also wo die Fans auch noch hinterher da waren und wo dann jetzt endlich dann auch im VIP-Bereich noch Leute unterwegs waren, habe ich mit den Leuten auch gesprochen und so weiter. Und das war alles so, es war locker und gelöst, weil, glaube ich, sehr viele nicht mit 7 Punkten aus den 3 Spielen gerechnet haben. Ja, klar. Ja. Vor allem überleg mal, wo wir nach dem sehr, sehr guten Start waren. Ja, wir haben schnellweise gedacht, oh Gott, was passiert, wenn das Nationalmannschaftsfenster zu ist und es geht wieder weiter dann gegen diese Hochkaräter, gegen Leipzig, gegen Frankfurt, gegen Hoffenheim. Was ist denn, wenn man da dann noch wirklich, wenn man vielleicht nur 1 Punkt holt oder auch nur, von mir aus auch nur 3. Ja, du bist wieder unten drin. Genau, bist wieder unten drin. Und dann haben wir, glaube ich, in den letzten beiden Jahren auch gesehen, dass es ganz schwer ist, dann Selbstvertrauen aufzubauen, wenn du erstmal unten reinrutschst und dann passieren Fehler. Und von daher, das war jetzt, fand ich, diese 3 Spiele, das war die wichtigste Phase der Saison bisher. Und Fehler sind ja zum Glück den Hoffenheimern passiert, ja. In Form von Bikacic. Bikacic. Ja, und das haben wir natürlich auch kommentiert bei Wölferadio Arena Live und da hören wir mal kurz rein. Jetzt wieder über die rechte Seite mit Medi. Oh, jetzt Ginzek, schöner Pass, Ginzek, zieht ab, Tor für den VfL Wolfsburg, Daniel Ginzek mit einem satten Schuss, lässt der Baumann keine Chance und der VfL Wolfsburg geht 2-1 in Führung. Es sah so aus, als ob der Ball abgefälscht gewesen sei, dass Baumann da gar keine Chance hatte, aber auch da, sei es drum. Sehr, sehr gut ausgespielt, schnell ausgespielt vom VfL nach diesem Ballgewinn. Und wieder war es Bikacic, der damit involviert war auf Seiten der Hoffenheimer. Und Baumann, der es bedient. Und der VfL Wolfsburg dreht das Spiel innerhalb von wenigen Minuten. Und der Mann des Spiels heißt im Moment Daniel Ginzek, der nicht nur jetzt gerade das Eigentor erzwungen hat, sondern auch das 2:1 erzielt für den VfL. Und was war das für ein genialer Pass von Admir Mimedi. Der zieht drei Hoffenheimer auf sich, bedient dann Ginzek, der sofort abzieht in der Mitte des 16ers. Und dann schlägt der Ball links oben ein. Noch leicht abgefälscht und deswegen keine Chance auch für Baumann im Tor. Und der VfL Wolfsburg führt 2:1. Ja, war ein schönes Ding, möchte ich mal sagen, mit 200 km/h in die Mitte gepfeffert vom Daniel Ginzek. Ja, mehr oder weniger Mann des Spiels, ist ja auch, glaube ich, dann in der Elf des Tages auch sogar gelandet. Und ja, hat aber aus meiner Sicht insgesamt zu, ja, war der herausragende Akteur mit, im Rahmen einer sehr, sehr guten Mannschaftsleistung. Oder siehst du das anders, was das angeht? Also ich finde, die Mannschaft hat an sich wieder gut funktioniert. Ja, und ich glaube auch, dass man, wenn man jetzt die ganze Saison so ein bisschen sieht, also vielleicht kann ich nur für mich sprechen, aber für mich am allersympathischsten ist halt, dass wir wirklich eine Mannschaft auf dem Feld haben. Also ich habe das auch nach dem Spiel in Frankfurt, glaube ich, getwittert, so ey, also ich liebe dieses Team und Team halt auch, ne, mit einem großen T, einem großen E, einem großen A, einem großen M, weil man einfach sieht, was im Gang in 2 Jahren passiert ist. Das waren halt nicht immer 11 Freunde auf dem Platz. Vielleicht ist es auch nicht 11 Freunde, aber sie laufen halt zusammen und sie haben halt ein gemeinsames Ziel. Und das ist halt super erfrischend. Und weil immer wir mit dem VfL einfach ja, tolle Erfahrungen gemacht haben und tolle Erfolge gefeiert haben, dann war das immer die Grundvoraussetzung. Und das sehen, glaube ich, auch die Fans, so, die ins Stadion gehen. Genau, Arbeit, Fußball, Leidenschaft ist ja dabei immer das Motto. Und ja, was investiert wird auch ins Spiel, gerade was so das Arbeiten angeht, da sind wir eigentlich mit einem sehr, sehr guten Wert rausgekommen. Ihr wisst ja, ich bin immer Freund, auch letztendlich da noch einen Blick auf die Zahlen zu werfen. Der VfL ist 119 Kilometer gelaufen in dem Spiel, was echt eine gute Zahl ist, ja. Also sogar fast eine sehr gute Zahl, möchte ich mal sagen. Die Hoffenheimer sind sogar noch fast 2 Kilometer mehr gelaufen, aber sei es drum. Aber was auch sehr auffällig ist, was so, immer so meine Lieblingskategorie fast ist, die intensiven Läufe, also wo du mal richtig mal anziehst, ja, und so weiter und so fort. Da hat der VfL deutlich mehr als Hoffenheim, nämlich 735 zu 683. Also da hat man dann auch gesehen, da sieht man dann auch mal aus, so bei ja, so Spielern wie Gerhard oder Weghorst, ne, wo dann wirklich die Wege gemacht werden, die ja auch wehtun. Ja, das ist natürlich das Ding. Also ich meine, ein bisschen verschieben kann ja irgendwie jeder, ja, sich im Mannschaftsverbund. Aber wenn du halt wirklich auch für einen anderen ein paar Meter mitlaufen musst, weil er vielleicht sonst ein Loch reißt. Ja, ja, die Lücke füllen, oder vielleicht ein Kollege einfach, vielleicht mal ein paar Meter vielleicht zu weit rausgezogen wurde. Das ist ja dieses Füreinanderlaufen. Das, genau das meine ich. Das haben wir ja in den letzten Jahren nicht gesehen. Weißt du, was mich am meisten überrascht hat am Samstag? Das war eigentlich der Punkt, wo wir gedacht haben, ey, ist das hier ein Fehlpass-Festival oder was? Ja, also, ja, ja. Ne, weil wirklich jeder, also gefühlt, gerade wenn es dann so ins letzte Drittel ging, war irgendwie jeder Ball irgendwie ungenau oder sonst irgendwas. Ne? Und wenn ich dann aber gucke auf die angekommenen Pässe aus dem Spiel, hat der VfL, ich glaube, mit die beste Saisonquote erreicht, ausgerechnet in diesem Spiel, mit 88%. Und Hoffenheim, wo wir auch gedacht haben, ey, jeder zweite Ball geht da zum Gegner, die haben 86% Passquote. Obwohl, da würde ich gerne mal sehen, den Vergleich erste Halbzeit, zweite Halbzeit, erste Halbzeit. Habe ich leider nicht hier. Ja, wie gesagt, das haben wir leider nicht. Aber erste Halbzeit war es wirklich, dass er nichts nach vorne ging. Und erst als er umgestellt wurde, als Grillitsch stand in die Mitte kam, ja. Auf einmal hatten sie da ja dann diese Überzahl, die sie immer wollen, dann Nagelsmann. Und auf einmal, deswegen kam der Druck ja auch zustande, weil auf einmal der Ball gefühlt jedes Mal bei jedem Angriff irgendwie bis bei uns an den Strafraum gelaufen ist. Auch mit der Sicherheit, die natürlich da uns echt wehgetan hat. Ja, und das hat man dann hinten auch rausgemerkt. Ja, na klar. Also, weil eben, wenn ich hier mal auf die Torschussstatistik gucke, 11:19. Was natürlich, da hat Hoffenheim natürlich dann hinten raus nochmal richtig Druck gemacht. Und da kannst du auch noch von Glück sagen, dass du das Spiel nicht noch verloren hast, was das angeht. Insgesamt 2 Kämpfe ausgeglichen wie das Spiel. Und insofern, glaube ich, kann man dann mit dem 2:2 auch mal zufrieden sein. Ja, muss man auch. Im Endeffekt kann man auch ehrlich mal sagen, in Frankfurt zum Beispiel, was die Frankfurt auch dann für Chancen stellen. Wir sagen, gut, wir hatten auch einen Lattentreffer. Aber das war ein ähnlicher Verlauf wie jetzt auch gegen Hoffenheim, dass man einfach da am Ende mit dem Rücken zur Wand ein bisschen stand und verteidigen musste. Und das aber auch gut gemacht hat, natürlich. Ja, ja, gut, auch wenn man zum Haus brauchst du auch. Ne? Ja, na klar. Und im Endeffekt, wie gesagt, kannst du auch nicht erwarten, dass du dann diese 3 Spiele dann auch gewinnst. Vor allem, wenn du halt dann auch diese Druckphasen abwehren musst. Aber das ist der VfL. Weißt du, so eine Druckphase, vergangenes Jahr hätten wir da 3 Dinger bekommen. So, ne? Und dann wäre alles auseinandergebrochen. Mhm. Und jetzt stehen wir da halt, die machen das defensiv richtig, richtig gut, jetzt schon über Wochen. Und die Stabilität, vielleicht liegt es auch an der neuen Raute, die gar nicht mehr so neu jetzt ist. Die ist geil. Das macht wirklich Spaß, das zu sehen. Ja, wir haben ja Daniel Ginzek als Mann des Spiels sozusagen schon mal angesprochen, der natürlich mit einem Assist und einem Tor da maßgeblich zum Punktgewinn beigetragen hat. Und wenn man dann mal drauf guckt auf seine Zahlen, also auch er mit einer sehr, sehr guten Passquote, 88%, für einen Stürmer überragende 61% der Zweikämpfe gewonnen, das ist schon mal echt super. Und auch noch über 10 Kilometer gelaufen und eine Höchstgeschwindigkeit, ich glaube, das dürfte fast Rekord sein in dieser Saison, 34,1 km/h. Das hat Daniel Ginzek sehr, sehr gut gemacht und insofern dann auch für verdient, dann auch den Titel Man of the Match sozusagen abgeräumt. Aber, und das zeichnet diese Mannschaft auch aus, der hat einen anderen Spieler in den Fokus gestellt, nämlich als der verletzt runter musste bei uns, da lief es dann nicht mehr so geschmeidig mit Admin Memedi, der eigentlich auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Wie hast du es gesehen? Auch so den Bruch gesehen dann? Ja, klar. Also ich meine, klar, Daniel Ginzek, Man of the Match, gar keine Frage. Aber ich glaube, Man of the Weeks, weil jetzt diese drei Wochen sehen, jetzt nach der Länderspielpause, ist für mich Memedi. Also da führt auch für mich gar kein Weg dran vorbei. Weil, weißt du was ich dieses Jahr einfach so geil finde, was wir taktisch machen, ist, in den letzten zwei Jahren, oder seit der Bräune weg ist, war es halt immer so, dass die Stürmer vorne standen und der Ball kam da nicht hin. Ja? Es wurde nicht zurückbewegt in die Zwischenräume, ja. Sondern es war immer so, ey, ich stehe vorne, flank mir den Ball irgendwie hin und wir haben geflankt und geflankt und geflankt und es kam nichts bei rum. So, und jetzt ist wirklich so, Memedi, der ruschiert, der läuft. Und irgendwie ist für mich auch so die treibende Kraft, weil dieses Rumgestehe hatten wir zwischendurch auch, als er verletzt war. Und jetzt, wenn er da drin ist auf der 10, das ist ja auch ein ganz anderer Fußball, als wenn zum Beispiel Mali da spielt. Ja, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Aber für mich ist so diese Beziehung Ginzek, Memedi, und das haben sie hinterher in der Mixzone noch quasi beide bestätigt, ist so eine besondere und so steht so stellvertretend dafür, dass es in der Truppe stimmt. Und dann hören wir mal an, was Daniel Ginzek zuerst mal gesagt hat über seinen Kollegen, als der verletzt runter musste. Ja, mir ist natürlich ein brutal wichtiger Spieler für uns und seiner Kreativität in der Offensive. Jetzt auch, glaube ich, in den letzten drei Spielen war er in allen Toren hier auch beteiligt und hat natürlich eine Klasse, ein Spielverständnis. Ich kann mit ihm, wie jeder weiß, sehr, sehr gut zusammenspielen. Er versteht das Spiel, wir denken ähnlich im Spiel nach vorne, in die Räume, in die wir laufen, versuchen uns immer wieder auch gegenseitig zu finden, zu suchen und bisher klappt es ganz gut und es ist, glaube ich, seit Anfang der Saison noch ein Ticken besser geworden. Wir wollen das natürlich beibehalten und ja, woher das kommt, verstehen uns außerhalb des Platzes auch sehr, sehr gut und versuchen das dann mit auf den Platz zu bringen. Ja, das sieht man tatsächlich, wie die beiden dann auch letztendlich harmonieren und der Pass von Memedi zum 2:1, der war natürlich Zucker. Ne? Ja, das ist bei ihm einfach, überleg mal, vergangenes Jahr, kam ja dann auch nach der Winterpause oder in der Winterpause und war dann ja auch verletzt, glaube ich, relativ schnell oder angeschlagen. Ja, zumindest. Das haben auch alle schon wieder als Fehlkauf tituliert und so weiter und so fort. Da fängt eine Menge davon ab, glaube ich auch, und das sieht man jetzt erst, wenn der, also ich glaube, Rebbe hat ihn verpflichtet als Flügelspieler damals, genau, ja, was er definitiv nicht ist. Und jetzt sieht man, wie wertvoll er sein kann in diesem System. Genau, das ist ja das Ding. Also ich, als er auf der 10 aufgelaufen ist, war erstmal, glaube ich, in Hannover oder Stolz? Ja, ich glaube in Hannover. Ja, damals alle ein bisschen gewundert, so, ja, man, puh, das ist so eine tolle Idee. Aber das, ich glaube, es war das Pokalspiel sogar. Ja. Und da hat das ja einfach auch gut gemacht. So. Und richtig. Diese Kreativität, vergangenes Jahr haben wir gesprochen, so, ich war ja auch mal auf ein Spiel für The Zone, haben wir da so ein Feature gemacht, danach mit Rebbe gesprochen, mit Memedi auch gesprochen. Und da ging es immer wieder um Selbstvertrauen und wie man das reinkriegt als Mannschaft, wenn du unten drin stehst. So, und kriegst es halt nicht rein. Du kriegst nur rein, wenn du auf dem Feld halt Erfolg hast und dann funktioniert es. Und ich glaube, bei Memedi sieht man einfach, der Typ hat Spaß am Fußball, der traut sich Sachen, ne? Und nur so kannst du ja Kreativität auch zeigen. Ja, und das ist einfach so unfassbar wichtig. Und ich glaube, der Vergleich mit Mali, der bietet sich wirklich an, weil der hat einfach momentan kein Selbstvertrauen. Weißt du, was ich meine? Ja gut, aber das zeichnet Yunus Mali, glaube ich, schon aus, seit er bei uns ist. Also ja, das mangelnde Selbstvertrauen, was das angeht. Ja, also insgesamt profitiert Memedi natürlich, dass die drei dahinter, also egal ob es jetzt Gila Vogi, ja, Rex Bejay oder Arnold oder Gerhard, zu dem Thema kommen wir auch gleich nochmal, ob das egal wer es von dem Mali, die arbeiten sich natürlich den Arsch ab, damit er die Freiräume hat. Ja. Aber Memedi macht auch den entsprechenden Meter dann auch zurück und arbeitet da letztendlich auch. Auch wenn es jetzt nicht gegen Hoffenheim von Erfolg großartig gekrönt war, also hat 37% der Zweikämpfe nur gewonnen, jetzt mal im Vergleich zu Ginzek, wenn man das mal nimmt, ne? Passquote 79%, das ist so an der Grenze, finde ich, aber er legt halt unwahrscheinlich viel vor, also Assists, Torschuss-Assists, Flanken aus dem Spiel, also ist sehr, sehr emsig, ja, was es angeht. Und ich glaube, wir sollten auch dann Weghorst nicht vergessen, weil ich meine, das sind ja alles drei Jungs, das magische Dreieck, die Positionen genau wechseln und einfach auch mega nach hinten mitarbeiten. Ja? Ja. Wie oft haben wir Weghorst auch wieder am Samstag am eigenen Strafraum auf einmal gesehen, ja? Und das ist, glaube ich, einfach auch so, anders geht das halt nicht. Wenn du mit vier so offensiven oder mit drei so offensiven Leuten spielst, die müssen ja nach hinten auch arbeiten. Und ich glaube auch nur deswegen arbeiten die drei dahinter auch so für die da vorne. Ja? Und ich glaube, Labbadia hat es auch in der Pressekonferenz gesagt, dass er gesagt hat, ey, wir haben unseren Stürmern zu verstehen gegeben, ey, wenn ihr vorne ranlauft, wenn ihr vorne arbeitet, kriegen wir, kriegen wir auch den Ball in der besseren Situation, das ist für euch auch wieder besser. Und klingt so einfach, aber irgendwie haben die Jungs es echt verändert. Ja, also insgesamt hat das gegen die Mannschaften, die ja auch kurioserweise alle über eine starke Offensive verfügen, Frankfurt, Leipzig und Hoffenheim, da hat das sehr gut funktioniert, gerade auch mit dieser Raute und mit diesem Arbeiten an dieser Stelle. Ich glaube, aber das müssen wir dann auch nochmal besprechen, wenn wir so ein bisschen auf die nächsten Gegner auch gleich kommen, dass dann ein Systemwechsel vielleicht doch wieder was bringt und dann wäre Memedi wieder übrig. Wir müssen also sowieso erstmal abwarten, wie er sich erholt. Denn er ist ja verletzt raus, hat dann nach dem Spiel am Mikrofon nochmal gesagt, was genau passiert ist und was er glaubt, wie schwer das ist. Ja, ich habe dort, wo ich den Jungen Alvaro auf Nord spiele, habe ich irgendwie die Hüfte blockiert, beziehungsweise hat es mir ausgestrahlt auf die Adduktoren. Mal gucken, wie es wird. So, zum Glück nicht ganz so schlimm. Also danach ging es mir ein bisschen besser, aber klar, dass da was ist. Ne? Weiterspielen konnte ich ja nicht, sonst hätte ich weitergespielt. Aber jetzt müssen wir gucken, wie es ist. Ja, soweit Admir Memedi. Klingt also gar nicht so schlecht. Eine aktuelle Diagnose habe ich noch gar nicht gehört, was das angeht. Aber so eine Adduktorennummer ist ja auch nicht so. Also wie, ich frage mal andersrum. Würde es sehr ins Gewicht fallen, wenn Memedi ausfällt, jetzt dann die letzten Spiele vor Weihnachten oder zumindest Freitag erstmal gegen Nürnberg? Die Frage ist ja dann, du hast ja angesprochen, wird das System geändert, spielt man da wieder mit der Raute und wenn ja, wer ist da vorne in der Raute dann zu finden? Haben wir Vertrauen in Mali, dass er das halbwegs aufs Parkett bringen kann oder auf den Rasen in dem Fall? Schiebt man nochmal vielleicht wieder Arnold nach vorne, wenn Giorgi wieder fit ist? Ist halt schwierig, oder geht man halt wieder auf die Flügel und holt halt. Ja, gut, aber auch in der, also selbst wenn du wieder mit einem 4-2-3-1-System spielst und Arnold und Gilavogi auf der 6 bzw. 8, dann brauchst du ja auch noch einen trotzdem auf der 10. Und Jannik Gerhard ist kein Zehner, sagen wir so. Und den dann rauszunehmen, und dann würde ich, also finde ich schwer jetzt für Labbadia, wenn dann wieder Brekalo und Steffen bringst und wieder, oder vielleicht nochmal wieder Jeboa, der ja ganz dicht dran war, auch an der Mannschaft. Aber da, du hast es gerade angesprochen, das ist ein ganz gutes Thema eigentlich, nämlich dieses womögliche Überangebot im Mittelfeld, was wir dann haben. Naja, also ich meine, Camacho ist ja noch verletzt, da kannst du ja fast schon sagen, vom Glück, weil wenn der auch noch fit wäre, dann würden sich da fünf Leute um drei Positionen streiten. Das ist ja richtig Härtefälle. Ja? Da sitzt ja vielleicht sogar einer auf der Tribüne. Ja, und ich meine, Camacho im neuen Jahr wird er ja zurückkommen, hoffentlich. Von daher, ich bin echt gespannt. Also das Problem ist halt, wir haben Überangebot, aber wir haben Überangebot nicht auf allen Positionen, wenn wir ehrlich sind, oder? Also ich meine, wenn du Memedi und Mali auf der 10 siehst, so mit vielleicht Arnold, im Notfall kann er das spielen. Aber im Zweifel haben wir viel zu viele Achter und Sechser. So. Und da frage ich mich ein bisschen, wieso, wo die Reise dahin geht dann. Mhm. Na gut, dass sich zum Beispiel ein Rex Bejay so umtriebig zeigt und tatsächlich auch den Sprung ins Profigeschäft in der Form fasst oder schafft, das war ja nicht so mit zu rechnen. Ne? Naja, natürlich. Ne. Und dann ist klar, dass halt ein Spieler, der noch on top kommt, der natürlich dann auch immer der Herausforderer ist. Dann hast du einen Gerhard, der, glaube ich, ursprünglich mal auch mehr oder weniger für die linke Seite eingekauft worden ist. Der ist jetzt auch eher im zentralen Mittelfeld zu Hause. Also das, was er auch in Köln gespielt hat, wenn du so willst. Und ja, da dann hinzugehen und zu sagen, pass auf, wir machen jetzt mal ein bisschen Rochade und so weiter. Also ich glaube, da musst du dich im Training schon ganz schön anbieten mittlerweile. Jedenfalls, wenn du auf der Position spielen willst. Ich meine, allein mit Giorgi sind wir alle froh, dass er wieder da ist, gar keine Frage. Da ist ja auch der Captain, also muss ja auch, natürlich. Das ist Stammplatz, wenn du so willst. Ne? Aber allein es mit ihm wieder mit reinzubringen, also, ne, wenn Memedi fit ist, wen trifft es denn dann? Ja, also es ist immer schön und ich glaube, das ist auch ein Faktor, der dieses Jahr wirklich viel mit reinspielt, dass es Konkurrenz gibt auf fast allen Positionen, eigentlich auf allen Positionen. Aber da ist die richtige Mischung zu finden, weil, wenn wir ehrlich sind, Memedi kannst du einfach nicht wirklich ersetzen mit dem, was er gerade bringt. Ja, im Moment ist es sicherlich schwierig. Aber wie gesagt, wir bleiben noch mal kurz bei unserem Captain, der ja auch wieder eingreifen konnte, zum Glück. Sowieso ja immer ein großer Sympathieträger bei uns. Also man gönnt ihm das auch, dass er wieder dabei sein kann. Und er strahlt auch dann so eine Lebensfreude letztendlich aus. Und er hat sich nach dem Spiel auch noch mal geäußert, wie er denn sozusagen sein Comeback fand. Für mich, ich bin schon sehr zufrieden, weil ich habe keine schlechte Reaktion nach 90 Minuten. Das ist schon ein richtiger Schritt nach vorne. Ich war schon bereit und leider Elvin war verletzt. Und der Trainer hat gesagt, dass wenn ich gerne spielen, ich habe gesagt, natürlich kann ich spielen, und ich bin zu spielen. Ja, aber André, Gilavogui wieder fit, wie würdest du denn spielen lassen? Also so richtig hast du ja jetzt noch nicht außer Reserve getraut, sagen wir mal so. Wenn alle fit sind, dann würde ich an der Raute erstmal nichts ändern. Ich meine, wir haben die Raute in Hannover eingepackt zu damals. Oder Im Pokal. In der Liga hat sie nicht funktioniert. Genau, da hat sie nicht funktioniert. Auf der Seite, okay, wenn wir das Spiel in der Liga sehen, die Chancen, die wir da hatten, das hat schon funktioniert. Wir haben die Dinge halt nicht reingemacht. So, ne? Ja, okay. Und dann hatten wir dann die Fehler, dann da, die wir zu den Gegentoren geführt haben. Ja, aber die richtig geilen Chancen und das richtig gute Spiel haben wir erst in der zweiten Halbzeit. Genau, als dann Jeboa kam und Brekalo kam. Natürlich, ja, klar. Aber ich würde trotzdem dabei bleiben, wenn die jetzt alle fit sind, denn defensiv war das richtig gut. Und ich glaube, es wäre auch jetzt vermessen zu sagen, jetzt haben wir drei gute Spiele gemacht nach der Länderspielpause, jetzt gehen wir hin und fiedeln einfach da die Abstiegskandidaten weg. Also ich meine, das ist halt... Das ist die große Gefahr. Genau, das ist es halt. Klar, sind die Amerikaner das Trap Games, aber das darf es jetzt nicht... Fallspiele, ja, ja. Da darfst du halt jetzt nicht reintreten. Also du musst einfach gucken, dass du jetzt mit der gleichen defensiven Stabilität reingehst. Und dann guckst, dass du halt, weil du hast die Chancen ja auch gegen die Guten rausgespielt, dass die Dinge einfach seriös dann halt auch machst. So, ne? Von daher, ich würde bei der Raute jetzt bleiben. Das ist meine Theorie insgesamt, dass die Liga insgesamt sehr, sehr ausgeglichen eigentlich ist. Also, dass du vielleicht mit Abstand jetzt, selbst gegen Bayern hast du ja mittlerweile Chancen, mit Abstand Borussia Dortmund, aber ansonsten hast du sonst die Möglichkeit echt, dass jeder jeden schlägt. Also dann Gladbach vergeigt dann mal und dann auf der anderen Seite Bayern verbeigt, ja genau, Bayern vergeigt sowas, sogar eine 3-1 Führung und so ein Krams, ist ja auch nicht wirklich überzeugend, was sie insgesamt da spielen, klar. Aber das zeigt dann, deswegen nochmal auch der eindringliche Appell an die Mannschaft. Liebe Wölfe. Liebe Wölfe, nehmt das nicht auf eine leichte Schulter. Gleichzeitig natürlich auch das Umfeld. Ja, also ich meine, das ist unter der Woche Spiel dann gegen Stuttgart. Aber da müssen wir auch hinkommen und sagen, wir sollten mit Respekt und seriös die Aufgabe angehen und nicht auch gerade vom Umfeld schon erwarten, dass wir die da jetzt alle weghauen. Wie du sagst. Ja, vor allem muss er die Chance sehen. Ich meine, wir haben jetzt die 7 Punkte. Da haben wir sicherlich auch am LZW keiner gerechnet, oder nee, das ist nicht mehr LZW. Allerwiesen 1 oder was? Allerwiesen 1, da hat ja keiner mit gerechnet. Und wenn du jetzt sagst, okay, du kannst, das ist eine große Chance in Nürnberg zu gewinnen, du kannst in Augsburg was mitnehmen. Und du kannst zu Hause gewinnen. Du kannst zu Hause gewinnen. Auch gewinnen. Also ganz ehrlich, das kann ja dann wirklich nicht nur besinnliches Weihnachtsfest werden, das kann jetzt werden, wo wir den ganzen Baum ein frohes Weihnachtsfest und weiß einhängen. So. Also von daher. Dann überwinterst du aber mal eine richtig guten Situation und mit einem richtig guten Gefühl, was letzten Jahr halt auch nicht hatten. Ja, ja. Ich glaube, das ist auch das, was entscheidend ist, gerade auch für uns Fans, dass wir endlich nicht mehr diesen Rucksack mit uns rumschleppen und Angst haben müssen, wir rutschen da jetzt irgendwie noch unten rein, wo wir nicht rein wollen. So, und wenn dieser Rucksack, glaube ich, runternimmt, dann wirkt das wie so ein Brandbeschleuniger für die gute Stimmung, dass wir uns tatsächlich auch wieder da auch wieder mit dem Arsch hochkommen, wo wir selber immer auch ein bisschen vielleicht sehr skeptisch in die Saison gehen. Wenn der Arsch hochkommt, ist ein gutes Thema, ey. Nur weil es war am Wochenende 4 Grad und ein bisschen Wind ist, sind wir fast, was haben wir, 20.000 gehabt? Ja, über 20.000. So, ey, das ist halt auch einfach, das geht halt auch nicht. Also ich meine, wir können uns nicht immer auf der einen Seite aufregen über welche Leute in den Medien und so. Ich meine, das sind ja auch viele Kollegen von mir, die dann schreiben, oh hier, VfL, Wolfsburger leben Fußball nicht. Und dann machen wir 2 geile Spiele und die Bude ist leer. So, ne? Das kann halt auch nicht sein. Ja, aber ein Punkt mit dem Gefühl. Ich finde es aber fast noch für die Mannschaft noch wichtiger. Klar, die müssen ja auch spielen, aber ich glaube, wir haben so viele Spieler, die, wenn sie sich wohlfühlen, wenn die Sicherheit haben, wenn die Selbstvertrauen haben, dann kicken die auch gut. Weißt du, was wir letzten Jahr immer, was wir vorhin, das Ding war immer, das ist so eine gute Truppe, warum spielen die nicht besser? Nominell ist eine gute Truppe, ja. Auf genau. Papier, warum, und beziehungsweise wenn sie zu uns kommen, spielen sie 2 Klassen schlechter. Ja, und jetzt haben sie aber wirklich dann ne, die breite Brust und dann, glaube ich, kann das eine richtig geile Rückrunde auch werden. Und da sind wir auch, glaube ich, beim Thema. Jörg Schmadtke hat eine ganz interessante Äußerung gemacht, nämlich so in die Richtung, die Mischung macht's. Und er hat so ein Musikbeispiel herangezogen. Es geht nicht immer nur mit Heino so ungefähr. Ich meine, mit Heino geht's nie. Bin ich der Meinung, außer vielleicht wir sind die Niedersachsen, wenn das bei uns im Stadion ist. Ja, aber es muss auch Rock'n'Roll in die Mannschaft. Wer sind denn die Rock'n'Roller? Also sind es tatsächlich die Neuverpflichtungen, wie er sagt, die den neuen Spirit reingebracht haben? Oder kann das überhaupt sein? Weil der Großteil der Mannschaft ist ja da. So, schon ja, ich wollte sagen, so viele. Ich meine, klar, es ist ein Baut, wie ich aus einer ist, der da super Meter macht und einfach auch. Das siehst du ja als Mitspieler, wenn der da 30, 40 Meter nach hinten rennt, um den Ball auch wieder zu erobern in der Verteidigung. Aber für mich so die Jungs, Rock'n'Roll verbinde ich halt, klar, du gehst halt rein, du wirfst dich rein, du opferst dich ja auf. Ich meine, Rex Bejai ist wahrscheinlich das beste Beispiel. Ja, Rex Bejai ist auch der, also nicht nur, weil er Elvis heißt, ist halt für mich auch so ein bisschen der Inbegriff für Rock'n'Roll beim VfL momentan. Ja. Vor allem bei Elvis, wenn wir mal ehrlich, wissen wir beide, der wird halt keiner mit Messi oder Ronaldo verwechseln. So. Der hat sicherlich technisch vielleicht nicht die ganz große Qualität, aber es ist halt einer, der so wichtig ist und sich auch immer mehr zutraut, glaube ich. Ne? Mhm. Und jetzt sieht man auch, gegen wen war das denn, wo das eine Ding da drauf geknallt hat? Letzte Woche gegen Leipzig oder was? Ja, oder auch diese Mega-Flanke in Frankfurt. Genau. Das ist ja auch super. Und von daher wird das auch jetzt mal besser. Ja? Und wie gesagt, ich glaube, also als Mannschaft ist es echt wichtig, dass du ein paar Jungs hast, die vorangehen. Und dann ist halt Rex Bejai. Ich glaube, Arnold auch natürlich immer. Georgi, wenn er jetzt wieder dabei ist. Aber Weghorst, Memedi. Ja, du hast das Gefühl, die wollen immer abliefern, die wollen sich, die lassen sich nicht hängen und die wollen jedes Spiel gewinnen. Wenn ich sehe, gerade Weghorst ist für mich sowieso, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, bisher Spieler der Saison. Hätte ich nie im Leben mit gerechnet, dass das so eine Bombenverpflichtung ist, auch wenn er nominell erst 5 Tore gemacht hat. Ja. Aber wie er die Spiele angeht und wie er sich auch ärgert und wie er sich auch anlegt mit Schiedsrichtern, Gegenspielern, hast du nicht gesehen. So dieses, ihr kriegt mich nicht klein und ich hau hier wirklich alles raus, was ich habe. Und das von Spiel zu Spiel, da muss man ja fast hingehen und ihn mal ab und zu mal bremsen, habe ich so eher den Eindruck. Ja, wenn man sich erinnert, so, weißt du, Bastos so die erste Zeit, der war ja auch lange dann verletzt immer wieder, ne, war aber auch immer so ein bisschen ruhig. Und erst als dann lief, wurde er am Ende ja der laute Typ, der dann auch, ne. Ja, so ein Fleckma hat man am Anfang immer gedacht. Genau. Ja. Und ich glaube, wie ich raus war, das halt von Anfang an da. Und ich fand es auch krass, weil ich meine, es ist ja immer so, man tappt ja selber immer in die Falle, dass man Leute in den Schubladen steckt. Und wenn du überlegst, so Luc de Jong und wie sie alle hießen, die Wunderstürmer aus Holland, die da in Niederlanden, die bei uns nicht funktioniert haben. In der Bundesliga, aber bei Weghorst, das ist schon auch einfach ein krasser Sympathieträger, muss man auch ganz klar sagen. Ja, absolut. Also es ist eine Bombenverpflichtung, finde ich insgesamt. Und wenn das so weitergeht, dann fürchte ich halt leider, dass er nicht lange bei uns spielt, sagen wir es mal so. Aber kann natürlich uns gerade in dieser Saison noch sehr, sehr helfen und auch die Position letztendlich dann auch zu festigen. Ja, das sind ganz interessante Perspektiven, die sich für den VfL ergeben. Und ich würde einmal jetzt gerne auch darauf zu sprechen kommen, auf die letzten 3 Spiele, die uns in diesem Jahr erwarten. Angefangen natürlich mit der Partie in Nürnberg. Wie beurteilst du, André, da auch jetzt endlich die Chancen, die der VfL hat gegen die Nürnberger? Also es ist jetzt ein Freitagabend, fernes Auswärtsspiel. Wetter wahrscheinlich auch nicht so pralle. Ich bin jetzt weit davon entfernt zu sagen, die Nummer läuft, mal so eben. Nee, auf gar keinen Fall. Ich bin Freitagabend auch tief im Süden, in München, werde es mir dann wieder on the road anschauen. Aber es ist wirklich so ein Spiel, wo ich denke, gerade wenn es gut gelaufen ist, da musst du halt mega aufpassen. Und das ist halt eine Truppe, klar, natürlich wissen unsere Jungs, dass sie dieses Jahr schon Spiele gehabt haben, wo es eine absolute Schießbude war, gar keine Frage. Aber du musst erstmal, wenn du 3-0 führst, kannst du gerne ein bisschen Hackespitze spielen. Aber bis dahin musst du einfach das auch annehmen und dich da durcharbeiten durch Nürnberg. Und sind, glaube ich, 15. Du hast ja die Tabelle da gerade. Ja. Sind 15. Da haben 11 Punkte gesammelt, wobei sie da 5-mal unentschieden gespielt haben, 2-mal gewonnen haben und 7-mal zum Teil deftig auf den Sack gekriegt haben. Ja. Also mit 33 Gegentoren die schwächste Abwehr der Liga. Das verleitet natürlich zu sagen, was du eben auch gemeint hast, dass man da sagt, ach, den schenken wir doch auch mal so 2-3 ein. Ne? Nee, einfach, ich meine, du musst eigentlich spielen wie im Pokal in Hannover. Du gehst dahin, du stehst stabil, du guckst, lass dir, ich meine, das heißt kommen lassen, aber du spielst einfach dein Ding. Du gehst da nicht irgendwie mit Hurra-Fußball rein und du vertraust einfach der Qualität, die du hast. So. Und wenn du dann die Bude machst, dann wird es halt leichter. Ja? Aber ist immer leichter gesagt als getan. Allerdings, ich glaube, Bruno Labbadia dieses Jahr hat das Team ja eigentlich, ich will nicht sagen, er hat das jetzt total im Griff, weiß man immer nicht, aber ich glaube, wir haben dieses Jahr, oder kannst du dich an ein Spiel erinnern, wo man dachte, oh, die Wölfe irgendwie lassen sich hängen oder so. Oder haben sie irgendwie zu leicht genommen. Aber selbst in der Phase, wo es nicht gut lief nach dem Auftakt, das war ein schlechter Fußball, ein Fehler. Aber das war da haben wir dann auch immer gesagt, wir haben uns nicht belohnt für die Sachen, die wir da an den Tag gelegt haben. Ja, oder man hat einfach krasse Fehler gemacht, die man nicht mehr ausbügeln konnte. Also Freiburg war vielleicht noch so ein Spiel, wo man sagt, da haben wir uns richtig abkochen lassen zum Teil. Genau. Ne? Also das sind, aber also es war mal ein schwächeres Spiel, aber es war auch nicht so, dass man gedacht hat, ne, was, da steht jetzt dieselbe Mannschaft wie letztes Jahr auf dem Platz. Also ja. Das habe ich gar nicht gedacht. Aber das, letztendlich die Nürnberger, da sind wir ja auch drauf. Ich meine, die haben jetzt am Wochenende gegen Bayern verloren. Erwartungsgemäß, sagen wir ja mal immer, ne, so 3-0 in der Allianz Arena. Aber wenn man sich dann auch letztendlich mal die Statistiken anguckt, wie die unterwegs gewesen sind, die haben die Bayern relativ, ja, was die Zweikämpfe angeht, sehr ausgeglichen bespielt, sind auch 3 Kilometer mehr gelaufen als die Bayern. Also da ist jetzt auch der Einsatz letztendlich da. Ne? Und ja gut, die haben natürlich 4 Torschüsse abgegeben. Also ja. Da weiß er natürlich dann, wo es dran ist. Also eigentlich, ganz ehrlich, muss man ehrlich sagen, wenn wir aus den nächsten 3 Spielen auch 7 Punkte holen, dann bin ich total zufrieden. So, auch wenn das natürlich jetzt gegen, ja, dann doch eher das untere Drittel der Liga ist. Klar, aber das ist schon sehr, ich will nicht sagen ambitioniert, ne? Aber, aber ich glaube, 7 Punkte musst du erstmal holen. Ja klar, aber ich glaube, so muss man aber da natürlich rangehen als VfL, dass man sagt, okay, Stuttgart zu Hause, das klar, müssen wir gewinnen, das wollen wir gewinnen. Und Augsburg und Nürnberg, klar, das sind lange Anreisen, aber heutzutage sollte das kein Problem sein, im Stand der Technik. Und dann musst du einfach in der Lage sein, da auch zu gewinnen. Klar, wissen nicht, was wissen wir mit dem Medien. Ja, gibt es einen Systemwechsel? Aber alles in allem, bist du in allen 3 Spielen Favorit. Also ich bin natürlich auch optimistisch grundsätzlich. Ich sage trotzdem natürlich 5 Punkte, holst 2 auswärts und 3 zu Hause. Aber gerade so in Augsburg, da haben wir noch nie gut ausgesehen, ja, noch nie was geholt. Weißt du, das ist alles so. Aber das ist natürlich auch Kaffeesatzleserei. Ne? Aber Augsburg muss man auch sagen, ich glaube, wenn wir letzten Jahr da gespielt haben, standen die dann so weit unten drin. Ich glaube, es war meistens so, dass sie so ein bisschen überraschend, eigentlich eher standen, wo wir stehen. Ja. So, ja, das 10, ist, und man hat immer so ein bisschen unterschätzt einfach, weil es Augsburg ist. Ja, aber auch vom Spielverlauf dann halt unglücklich gelaufen, wie man der frühen roten Karte. Außerdem muss man sagen, Augsburg ist halt VfL 2. Ne? Ja, gut, aber das hat uns, wie gesagt, noch nie so richtig Glück gemacht. Wir kennen halt einfach unsere Leute. Nee, so richtig Glück gemacht. Ja gut, wir werden sehen, also wir sollten uns auch da mit Augsburg noch nicht so früh beschäftigen. Jetzt ist erstmal Nürnberg, volle Konzentration da drauf. Und ja, die Stuttgarter mit den Ex-Wolfsburgern Gomez und die Davi ist ja mal wieder verletzt. Das, und Gentner das ist, nicht vergessen. Gentner, ja klar, aber der ist ja schon ein bisschen länger nicht da. Aber das sind natürlich Spiele, die du, ja, das Ding musst du halt gewinnen zu Hause, was in der jetzigen Situation, wie die Stuttgarter drauf sind. Ich sagte was, letztes Jahr davor hätte ich gesagt, okay, verlieren auf jeden Fall gegen Stuttgart und Gomez macht 3 Tore. So. Weil das genau das gewesen ist, immer dem Wolf passiert ist. Ja, aber dieses Jahr. Gut gesagt, ja. Vielleicht habe ich da wirklich, aber jetzt bin ich auch zu optimistisch, aber ich glaube einfach, das ist halt eine andere Einstellung. Ja, und letztendlich, die Stuttgarter kommen ja nur wirklich auch nicht mit einer breiten Brust. Ich meine, die haben ja sang- und klanglos verloren gegen die Gladbacher. Ja, ja. Den Pavard, der ist ja noch ein Eigentor da unterlaufen, fällt jetzt, glaube ich, sogar auf, Weltmeister, wegen Muskelfaserriss. Also das ist natürlich auch alles nicht so prall. Ich sag dir mal ganz ehrlich, ey, wenn wir nicht diese krassen Böcke drin haben, wie sie Brooks schon passiert sind, oder William natürlich, wo man auch sagen muss, der Junge ist ja wieder voll in der Spur jetzt, richtig gut. Dann glaube ich, dann holen wir auch diese 7 Punkte. Aber wenn natürlich sich da der Schlendrian die Bahn bricht, dann wird es schwer. Aber ansonsten habe ich einfach ein mega Vertrauen in diese Mannschaft. Ja. Und wir können natürlich dann weil wir das ja zwangsweise jetzt auch mal schon fast vorweggenommen haben, auf den ehemaligen Spieler aus Wolfsburg gucken. Mario Gomez, Spiel gegen Gladbach. Ja, zwar 80% Passquote gehabt, aber 20% gewonnene Zweikämpfe. Das ist natürlich wenig, sagen wir mal. Er hat vor allem eine riesen Chance in der ersten Halbzeit gehabt. So, ja, man ein dachte, Torschuss ist natürlich auch nichts. Ne? Ja, das war der eigene Torschuss. Ja. So, also insofern habe ich da jetzt auch nicht so große Angst, was das angeht. Ne? Da muss man halt ein bisschen auch drauf gucken. Ich bekomme mir mal die Floskel vom angeschlagenen Boxer so ein bisschen in den Sinn, ne, was das angeht. Aber das Ding ist, da hoffe ich auch wirklich, dass mal bei Gentner sowieso, aber Gentner muss mir keinen Sommer, aber bei Gomez auch zum Beispiel, dass man einfach jetzt nicht denkt, das ist halt der Typ, der mit uns hier fast abgestiegen wäre, sondern man sieht, dass der Typ, der mit uns nicht abgestiegen ist, ja, ja, und den auch entsprechend empfängt. Ne? Das, ja, ja, sicher. Ja, das erwarte ich sowieso, was das angeht. Also, aber das war ja beim letzten Mal auch schon sozusagen nicht das Problem. Also Mario Gomez hat, ja, ohne Mario Gomez wäre er abgestiegen, das muss man ganz klar so sagen. Und er hat große Verdienste um den Verein, was das angeht, auch wenn er nicht so lange bei uns war. Aber die Nummer, die kann er sich tatsächlich auf die eigene Fahne nehmen. Und auch wie er sich geäußert hat. Ich hatte ja auch das ein oder andere Mal die Gelegenheit, mit ihm persönlich zu sprechen. Und der hatte Bock hier auf die Aufgabe. Und zum Schluss hat es dann halt... Ich meine, überleg mal, was er da Woche für Woche immer wieder auch dann bei Sky so gesagt hat. Ja? Das war einer, der einfach verbal und auch von der Körpersprache vorweggegangen ist. Ja, war der Einzige, der Flagge gezeigt hat. Ja, so hat er vielleicht die eine oder andere Bude nicht gemacht, die wir beide rückwärts stolpern gemacht hätten? Ja, na klar. Aber... Als es dann wichtig wurde, du nicht, aber ich vielleicht. Ist klar. Naja, gut. Und ja, nach einer kleinen Unterbrechung fangen wir an, mal kurz auch nochmal über die Saison des VfL zu reden. Aber erstmal haben wir noch das für euch. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Drei Eintracht Braunschweig-Fans kommen in eine Bar. Nachdem sie sich hingesetzt haben, sagt der eine: Herr Ober, drei Bier bitte. Der Ober kommt und stellt die drei Bier auf Untersetzer. Nach 20 Minuten: Herr Ober, drei Bier bitte. Der Ober kommt mit drei neuen Bieren und sieht, dass die Untersetzer weg sind, also legt er drei neue Untersetzer hin. Und nach 20 Minuten wieder: Herr Ober, drei Bier bitte. Wieder sieht er, dass die Untersetzer fehlen und wieder legt er neue Untersetzer hin. Weitere 20 Minuten später: Herr Ober, drei Bier bitte. Und wieder sind die Untersetzer verschwunden. Dem Ober wird die Sache zu blöd und er stellt das Bier ohne Untersetzer auf den Tisch. Die Eintracht Braunschweig-Fans sind etwas perplex und einer fragt verwundert: Danke, Herr Ober, aber was ist denn mit den Keksen? Faninfos. Ja, die meisten werden es sicher mitbekommen haben. 22 Jahre hat er für den Verein alles reingeworfen, hätte ich jetzt fast gesagt. Und war Geschäftsführer unter anderem für den Bereich Finanzen bei uns. Ja, und Wolfgang Hotze ist jetzt in den Ruhestand gegangen, wurde groß verabschiedet, ja, im Stadion am Samstag nochmal und auch ja dann bei der Weihnachtsfeier am Sonntag nochmal von den VfL-Mitarbeitern und den vielen Gästen. Ja, und das Wölferadio wünscht natürlich auch alles Gute, er bleibt uns ja erhalten. Er hat ja den Posten im Aufsichtsrat sozusagen ja sicher und wird deswegen da auch die Geschicke des VfL weiter begleiten. Und wie gesagt, ein herzliches Dankeschön an Wolfgang Hotze für seinen Einsatz über die vielen, vielen Jahre, alle Höhen und Tiefen, glaube ich, mitgemacht, was diesen Verein ausmacht. Und ja, alles Gute für den Ruhestand sozusagen. Ja, und dann sei auch natürlich erwähnt, Wahnsinn, ne? Unsere Wölfin jetzt sozusagen in der Rückrunde auch schon wieder unterwegs gewesen mit dem 6-2 in Frankfurt. Also Mädels, wenn ihr so weitermacht, das wird mir immer unheimlicher. Herzlichen Glückwunsch zu eurem Lauf und ja, also wie gesagt, da sollten die Titel ja auch drin sein und die ja entsprechende Kulisse wird euch ja auch geboten, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, denn da sollte man sich offensichtlich ranhalten, wenn man das Champions League Rückspiel gegen Lyon dann noch sehen möchte im Wolfsburger Stadion, denn da sind schon fast alle Karten weg. Also wer die Wölfin anfeuern möchte in der Champions League gegen Lyon, ich glaube, das Spiel ist erst im März und jetzt sind fast schon alle Karten weg, wow. Also der sollte sich dann entsprechend ranhalten. Ja, und noch ein Hinweis für alle, die diese Woche nochmal vielleicht zum Training gucken wollten. Den Weg könnt ihr euch sparen, denn sowohl Mittwoch und als auch Donnerstag, Freitag ist ja schon das Spiel in Nürnberg, ist das Training nämlich nicht öffentlich. Also den Weg könnt ihr euch sozusagen dann ja, ersparen und dann ja, am besten lieber mit nach Nürnberg fahren, soll ja ganz nett sein. Ich pack's leider nicht aus diversen Gründen, aber wäre ganz schön, wenn der ein oder andere dann doch auch den Weg nach Nürnberg auf sich nehmen würde. Das ist ja auch dann tatsächlich jetzt mit in der Weihnachtszeit mit Christkindlmarkt und so weiter durchaus eine lohnende Auswärtsfahrt. Ja, und dann gab es ja am Samstag nach dem Spiel die berühmte Sonderschicht im Nordkurvensaal. VfL-Fans haben da gesammelt für den Verein Wolfsburger Elfen helfen. Schöne Veranstaltung, war ich auch noch da, auch noch was ins Schweinchen gepackt. Und ja, wer weiterhin auch den Verein Wolfsburger Elfen helfen unterstützen möchte, Schirmherr ist ja da ja Marcel Schäfer auch und der das unterstützt sozusagen Krankenhäuser in der Region, der darf gerne auch jetzt in der Vorweihnachtszeit und auch sonst immer gerne weiter spenden. Der VfL Podcast. Ja, André, das Jahr neigt sich dem Ende. 2018 ist fast rum. War ein bewegtes Jahr für den VfL. Wir sind ja immer so schön bei den Jahresrückblicken in den ganzen Fernsehsendern und so weiter und so fort. Also ich muss für meinen Teil sagen, dass ich sehr gelitten habe über das Jahr gesehen. Wie ging es dir denn so aus ja, Fansicht? Ich meine, es war ja der zweite Teil von einer zweijährigen, dann doch extrem schwierigen Leidenszeit, glaube ich, als VfL-Fan. Sicherlich gibt es Schlimmeres im Leben, als wenn ein Verein fast absteigt aus der Fußball-Bundesliga, aber... Aber nicht mehr viel. Ja, genau, viel nicht. Und das Problem, was ich halt immer hatte, gerade auch im zweiten Jahr, dass ich irgendwann an einem Punkt war, 2018, natürlich gerade auch nach der Jahreswende, dass ich immer dachte, ey, nicht nur, es macht nicht nur keinen Spaß zuzugucken, weil wir keinen guten Fußball spielen, sondern es macht halt keinen Spaß, diesen Jungs zu gucken, wie sie das VfL-Trikot tragen. Mhm. Deswegen war man ja, glaube ich, auch war es halt so wohltuend, dann jemand wie Gomez zu hören nach den Spielen oder halt auch dann zu sehen, wie er oder auch Wehring ja damals dann, ja, wie sie uns dann in der Liga gehalten haben, wie die auch Flagge gezeigt haben, wie sie sich für den Verein reingehauen haben. Ja, gut, das ist natürlich das Jahr davor auch gewesen ist. Und dann, ja, klar. Ja, so, ja, klar. Wenn du jetzt auf 2018 guckst, da hast du ja wirklich gedacht, du bist im selben falschen Film nochmal. Also natürlich, das ging ja auch, das ging ja quasi im Frühjahr los und dann hast du dann auch, ja, muss ja irgendwann, muss ja ein Rebbe irgendwann gehen und dann ist Schmidt zurückgetreten und all so ein Kram. Und du denkst, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, 19. Februar ist er ja da zurückgetreten, glaube ich, der Kollege Schmidt und ja. Brauchst du dich auch nicht mehr sehen zu lassen. Und sagen wir mal so. Ja, und dann kam Bruno Labbadia. Und ja, also wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen hat und alles, was man auch so mitbekommen hat, hat natürlich einen ziemlichen Scherbenhaufen zum Teil vorgefunden. Ne? So, dass wir aus der Situation dann tatsächlich noch wieder lebend rausgekommen sind, wo ja wirklich ja auch dann tatsächlich von Seiten der Fans und insbesondere der aktiven Fanszene ganz, ganz viele ja richtig die Schnauze voll hatten, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir gegen, nur mit Recht. Ja, in dem Jahr, wo wir uns dann gegen Braunschweig gerettet haben, da haben wir ja sozusagen alle ja richtig nochmal dran gezogen sozusagen. Mhm. Und bis dann bis das in diesem Jahr der Fall war, da hat es dann echt gedauert hinten raus. Ne? Also das war schon... Stimmt, war krass, keine einfache Phase für unseren Verein. Ja, vor allem, wenn du überlegst, auch... wie Verpflichtung von Labbadia verlacht wurde, Land auf, Lach ab, weil er natürlich jemand war, der mit dem HSV dann ja, eine sehr eigene Geschichte dann da geschrieben hat. Ich weiß nicht, also ich alleine bin ja oft dann in anderen Teilen von Deutschland unterwegs und immer anhören muss, wie könnt ihr denn den verpflichten? Das ist ja das Schlimmste, was ihr machen konntet in der Situation. Die Reaktionen gab es ja hier auch. Also es ist ja nicht so, dass das ja, alles mit offenen Armen abgelaufen ist und so weiter. Das fand ich auch zum Teil, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, auch zum Teil beschämend. Gehört halt leider auch zu diesem Jahr mit dazu, wie wir am Anfang mit Bruno Labbadia umgegangen sind. Und ja, aber letztendlich hat er das geschafft, wofür er geholt worden ist, nämlich den Klassenerhalt gegen alle Widerstände. Ja. Und nicht nur das, wie wir jetzt wissen. Also er hat ja auch ein bisschen mehr geschafft. Richtig, er hat geschafft, dass er jetzt eine Mannschaft zusammengestellt hat oder zusammengebaut hat. Er hat ja nicht, vielleicht nicht Transfers betätigt, aber eine Mannschaft, die funktioniert und die als Mannschaft funktioniert. Und das ist halt nach dieser Phase, die es da gab. Überlegt man, also okay, man kann sich natürlich T-Shirts drucken lassen, Back-to-Back-Relegationssieger, aber da hat man natürlich nichts von. Wenn man ehrlich ist, ist es ja einfach die schwerste Phase wahrscheinlich dieses Vereins gewesen. Ich weiß nicht, was in den 60ern, 70ern war, aber seit wir in der Bundesliga waren. Es geht ja nicht mal darum, dass man abgestiegen wäre zum zweiten Mal fast, sondern einfach dieses, genau wie du ansprichst, es gab diesen totalen Bruch zwischen Fans und Verein. Der Verein selber, glaube ich, war intern, was man so von außen mitbekommen hat, auch nicht wirklich ja, eine Einheit. Dazu kam Volkswagen, die ganzen Probleme, die da drüben waren. Ja, es war eine immense Belastung bei allen Fronten, wenn man so möchte. Und ich meine, überleg mal, was das hätte halt so krasse Folgen haben können, dass vielleicht sogar dieses Projekt Bundesliga-Fußball, so wie wir es jetzt seit 20 Jahren kennen in Wolfsburg, auch vielleicht gar nicht mehr so weitergeführt worden wäre. Also das war schon wirklich auf Messerschneide im Endeffekt. Ja, und wir haben jetzt zweimal diesen Tanz auf der Rasierklinge gehabt und ich weiß noch, ich bin ja mitgefahren dann im Samba-Zug nach Kiel, die Relegation, und ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass uns das schon wieder passiert. Ja, und ich meine, da waren ja, ich glaube, wenn wir das Spiel gegen Köln nicht davor so überzeugend gewonnen hätten, dann wäre das ganz, ganz schwer geworden gegen Kiel. Klar. Und da kam dann Josef Brekalo, der ja momentan ein bisschen hinten dran ist, weil das System für ihn einfach nicht passt, aber da ist ja der Stern quasi aufgegangen, wenn man so möchte, nach seiner Rückkehr. In den letzten Wochen, ja klar. Ja. Und er hat einen maßgeblichen Anteil auch daran, dass wir dann eine gute Relegation letztendlich auch gespielt haben. Und ich weiß noch, da stand ich dann in Kiel in dieser komischen Gästekurve, wo du nichts gesehen hast, 800 Kilometer weg vom Spielfeld auf Bodenhöhe, so ungefähr, und dann köpft der Knoche da vor uns das Ding da rein. Ja. Also ich weiß gar nicht, wie viele Steine mir vom Herzen gefallen sind, aber das waren einige, liebe Freunde, das kann ich euch sagen. Aber ich sag dir eins, ich glaube, das ist ein bisschen übergreifend, nicht nur das Jahr gesehen, aber ich glaube, VfL-Fan zu sein, heißt halt in diesen 20 Jahren, die wir jetzt Bundesliga sind, eben in nur ganz, ganz wenigen Ausnahmen, dass du halt nicht entweder himmelhoch jauchzend bist oder zu Tode betrübt. Weil überleg mal, wir werden Meister 2009, danach kommt der Absturz. Wir haben dann Abstiegsendspiele, die wir davor natürlich auch schon hatten, nachdem wir im Europapokal waren. Naja. Dann gewinnen wir den Pokal, es geht wieder runter. Und so weit runter wie es also in der Bundesliga nicht mehr gehen kann. Halt. Ja, ja, außer dann bist du weg. Genau. So, und ja, jetzt hoffe ich einfach, dass einfach all diese positiven Vorzeichen, die wir jetzt halt haben, ja, all diese positiven Merkmale, die diese Mannschaft hat, auch die positiven Ideen, die der Trainer jetzt angebracht hat, dass es einfach wieder, ja, einfach, es muss ja nicht der DFB-Pokal sein oder die Meisterschaft, aber dass man einfach wieder, das stimmt wohl, dass es so bleibt, wie das, was man jetzt hat, dass man Bock hat, den VfL Fußball spielen zu sehen, diese Mannschaft halt zu sehen, dass man auch Bock hat zu sagen, hey, Wout Weghorst, geiler Typ, bin ich froh, dass er beim VfL spielt. Ja. Ab Mehmet Mehdi, bin ich froh, dass er beim VfL spielt. Ja, ja. Also dass man, wieder, dass man auch ein bisschen Stolz an den Tag legen kann und dass man sich auch tatsächlich, dass es ja, Spaß macht, einfach wieder Spaß macht. Ja, im Endeffekt geht es ja nur darum. Ja. Wenn wir das Spiel gucken und wir gehen ins Stadion, wir wollen einfach Spaß daran haben. So, klar, soll ja auch erfolgreich sein, ohne Erfolg ist der Spaß dann wahrscheinlich relativ begrenzt. Aber willst ja auch mal gewinnen. Ja, musst ja auch mal gewinnen. Ohne Gewinn macht es ja keinen Spaß. Und da sind wir momentan natürlich auch in einer sehr, sehr, sehr coolen Phase. Und man sieht einfach, dass was entsteht. Und das wäre auch vielleicht so die Quintessenz des ganzen Jahres. Wenn man den Anfang sieht, du hast ja vorhin angesprochen, Schmidt tritt zurück dann im Februar, dann ist es auch immer ein riesen Scherbenhaufen. Und daraus ist jetzt das entstanden, was wir jetzt gerade haben. Und das ist ja noch lange kein fertiges Produkt. Und das das Jahr für mich jetzt momentan, dann, je nachdem, was jetzt noch kommt, wenn sie drei Spiele alle verlieren, reden wir vielleicht ganz anders, aber wenn das jetzt so weitergeht, wie man denkt, dann ist das natürlich eine super Entwicklung. Ja, und wir haben natürlich zwei Sachen noch außer Acht gelassen, nämlich die Komplettierung der sportlichen Führung, wenn du so willst. Schäfer zurück. Schäfer, was ja ein absoluter Glücksgriff für den Verein ist, sowohl auf der Ebene der Identifikation, was ja auch immer wieder betont wird, als auch, glaube ich, vom Fachlichen her, der da sehr akribisch auch arbeitet und so weiter und, glaube ich, Schmadtke auch eine Menge abnimmt letztendlich auch. Und Schmadtke, der natürlich auch aufgrund seiner Person sehr viel Routine und Ruhe ausstrahlt. So, und jetzt ist ja dann auch mit Michael Meske noch der Nächste dazugekommen, der ja auch Fachmann ist letztendlich für das, was er da tut. Also genug Erfahrung bei Clubs gemacht hat, denen es auch finanziell jetzt nicht so gut ging, wie St. Pauli und Nürnberg. Und natürlich jetzt auch ganz andere Möglichkeiten vorfindet, um den VfL auch ein bisschen weiterzuentwickeln, als es vielleicht bisher der Fall gewesen ist. Und da, also wenn ich jetzt dann, und dann schlage ich den Bogen auf 2019 logischerweise und die Wünsche und Erwartungen, dass wir diesen Aufwärtstrend ganz einfach gesagt fortsetzen. Also das reicht mir schon, was das angeht. Klar. Ich träume nicht von Europa oder der Champions League oder was weiß ich was. Und werde ich auch nicht von träumen, wenn wir jetzt noch dreimal gewinnen sollen bis zur Winterpause. Aber so dieses Gefühl, ach, man geht wieder ins Stadion, man muss nicht immer Schiss haben vor irgendwelchen Geschichten, dass man da wieder unten wieder reinkommt, sondern dass man vor einem guten Jahr 2019 10 Jahre Meisterschaft, liebe Freunde, darf ich noch erinnern. Also wir wollen ja dann am Ende wahrscheinlich nochmal schön dran erinnern und schön feiern hinten raus. Da ist ja auch einiges schon in Vorbereitung, wie ich gehört habe. Also 10 Jahre deutsche Meisterschaft, ne, ist her. Dann können wir mal auf Schalke nachfragen, wenn es da geht. Insofern sollten wir uns da die Feierlichkeiten auch schön gemütlich und anständig dann auch versüßen, indem wir halt eine gute Saison auch da spielen. Auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe letztes Jahr schon gesagt, ich also vor der vergangenen Saison, die nicht so gut lief, gesagt, ey, ich will einfach Neunter werden. Ganz langweilig so, wir beide sind ein bisschen älter. Ich will ein Jahr nicht VfL Wolfsburg sprichst sein. Du für dich, ey. Ich will ein Jahr VfL Bochum sein. Weißt du, so 9., 10., 11., graue Maus und einfach... Ne, ja, sind wir im Moment. Ausgeglichene Tordifferenz, ja, genau. Punktekonto genau auf Platz 9, wenn du so willst. Genau, also, wenn das so bleibt, dann habe ich da kein Problem mit. Allerdings habe ich schon doch noch einen Wunsch dann für 2019, auch wenn es vielleicht dann ein bisschen zu früh ist, dass wir zu Weihnachten so wünschen, aber sagen wir mal als Vorsatz fürs neue Jahr. Ich hoffe einfach, dass wir... Aber was die jungen Spieler, die wir haben, dass wir die weiterentwickeln. Ne, dass zum Beispiel die Rex Bejai zu einer wirklichen, ne, was er jetzt schon ist, eine Stütze wird, festen, verlässlicher Typ, der einfach auch sich dann vielleicht eins noch ein bisschen mehr noch zutraut. Ich hoffe, dass Yeboah, das hat einfach sehr viel Spaß gemacht, was der Hannover in der zweiten Halbzeit gemacht hat, dass der Einsätze bekommt. Auch Brekalo ist momentan ein totaler Härtefall in dieser Systemumstellung dann. Aber dass die Jungs einfach weiter ihre Chancen bekommen. Dass man einfach sagt, auch okay, hier wächst was zusammen, hier hat man eine Perspektive und kann sein, dass die in 2-3 Jahren ganz woanders sind, gar keine Frage. Und wäre cool, wenn sie das sind, weil das heißt, in aller Regel, die sind richtig gut und dann sind sie auch ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen Geld bringen sie auch ein. Ich will einfach, dass es weiter zusammen wächst und es weiter geil ist und ich glaube, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg, wie gesagt. Sehr schönes Schlusswort. Das soll es gewesen sein mit dem Wölfe-Radio für 2018. Ich danke euch fürs Einschalten, für das ganz viele tolle Feedback, was man so bekommt, für das, was man hier so an den Tag legt, was man hier Woche für Woche produziert und so weiter und so fort. Und dass ja, ihr auch weiterhin hoffentlich einschaltet am kommenden Dienstag zum Beispiel gegen den VfB Stuttgart, dann Wölfe Radio Arena live mit Malte und mit André dann, weil ich nicht da bin, hatte ich ja am Samstag auch schon angekündigt. Und ja, insofern hoffe ich, dass es euch gefällt. Schreibt mir wie immer bei Facebook, bei Wolfsblog, wie es euch gefallen hat, wie euch die Sendung gefallen hat. Hier unsere kleine Weihnachtsfeier sozusagen. Ne? Und ja, ich bedanke mich bei dir, André. Ja, kein Thema. Das hat es ja nicht weit dieses Mal. Genau, das machen wir bestimmt öfter nochmal. Und ja, in diesem Sinne, wisst ihr, was ich mal sage, frohe Weihnachten erstmal. Ne? Guten Rutsch, bleibt geschmeidig und denkt dran, VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Fuck.